wart in München, ihr wart in Rostock. Ihr habt aus fast jedem Auswärtsspiel ein Heimspiel gemacht. Heute seid ihr hier und dafür gibt's nur einen einzigen Grund. Und der heißt...